Also ich kann mich erinnern, dass du zum Beispiel erwähnt hast, dass deine Geschwister gesagt haben, iss die Apfelsine aber nicht. Also, wir fangen mal mit dem Ernst der Sache an. Und zwar mit dem Umzug nach Menzel ist die Familie von Franziska Wegener mit drei Kindern vollzogen worden. Alfons, Ursula und Helmut. Falsche Reihenfolge. Die älteste war Ursula, etwa 10 Jahre, Helmut etwa 4 Jahre und Alfons 3 Jahre. Mein Vater war zu der Zeit noch im Krieg. Das heißt, er war ab 1945 in Gefangenschaft. Englisch oder amerikanisch, weiß ich jetzt nicht. Das weiß der Werner. Mein Vater war unverletzt aus dem Krieg gekommen und gefangen genommen worden und und in das Lager Rheinberg ja, gesteckt worden. Ob meine Mutter da schon Verbindung hatte mit dem Vater, das weiß ich nicht. Aber irgendwann hat der Vater sich gemeldet. Also die Familie konnte sich darauf vorbereiten, dass der Vater wieder nach Hause kam. Der Werner weiß das Datum. Wann der? Nee, der Werner war gar nicht. Er war gar nicht. Der musste erst noch gezeugt werden. Der war ja gar nicht dabei. Weiß aber das Entlassungsdatum, da war so einiges, kann ich ihn fragen. Naja, war er ein Jahr in der Gefangenschaft oder zwei? Kann man ja ungefähr vielleicht sagen. Mehr als ein Jahr. Mehr als ein Der Jahr. kam, so viel ich weiß, im Frühjahr 1946 kam der Vater aus der Gefangenschaft. Und erinnerst du dich daran? Meine Mutter war als der Vater zur Tür hereinkam, zu meiner Mutter war zu Tode erschrocken ob des Zustandes ihres Ehemanns er warte abgerissene Klamotten an, sagt das mal so, und war ungewaschen, unrasiert. Ich kannte ihn ja gar nicht. Die Mutter hat einen lauten Schrei ausgegeben. Mit dem sie ihren Mann begrüßte.